Erster, es war der Monat Nisan. Es war das 20. Jahr von König Artasasta. Ich gab dem König Wein. Ich zeigte ihm nicht, dass ich traurig war. Zweiter, der König fragte mich, warum siehst du traurig aus? Du bist nicht krank. Du bist nur traurig. Ich hatte große Angst. Dritter, ich sagte zum König, der König soll lange leben. Ich bin traurig, weil Jerusalem kaputt ist. Die Tore sind verbrannt. Dort sind die Gräber meiner Väter. Vierter, der König fragte mich, was willst du? Ich betete zu Gott im Himmel. Fünfter, ich sagte zum König, wenn es dir recht ist, schicke mich nach Juda. Dort ist Jerusalem, die Stadt meiner Väter. Ich will sie wieder aufbauen. Sechster, der König fragte mich, wie lange bleibst du weg? Die Königin saß neben ihm. Der König erlaubte mir zu gehen. Ich sagte ihm, wann ich zurückkomme. Siebter, ich sagte zum König, bitte gib mir Briefe. Die Briefe sind für die Statthalter. Sie sollen mich nach Juda reisen lassen. Achter, gib mir auch einen Brief für Asaf. Er ist der Aufseher vom Wald des Königs. Er soll mir Holz geben. Ich brauche Holz für die Tore der Burg. Ich brauche es auch für die Stadtmauer und mein Haus. Der König sagte, Kia. Gott half mir dabei. Neunter, ich kam zu den Statthaltern. Ich gab ihnen die Briefe des Königs. Der König schickte auch Soldaten und Reiter mit mir. Zehnter, Sanballat und Tobia hörten davon. Sie waren sehr wütend. Jemand wollte den Israeliten helfen. Elfter, ich kam nach Jerusalem. Ich blieb 3 Tage dort. Zwölfter, in der Nacht ging ich mit wenigen Männern los. Ich sagte niemandem, was Gott mir sagte. Ich hatte nur mein Reittier dabei. 13. Ich ritt nachts durch das Taltor. Ich sah die Mauern von Jerusalem. Sie waren kaputt. Die Tore waren verbrannt. 14. Ich ritt weiter zum Quelltor. Ich ritt zum Königsteich. Mein Reittier konnte dort nicht mehr durch. 15. Ich ging nachts im Tal hinauf. Ich sah mir die Mauer an. Dann kam ich durch das Taltor zurück. Ich ging nach Hause. 16. Die Anführer wussten nichts. Sie wussten nicht, wohin ich ging. Ich sagte es niemandem. Nicht den Priestern, nicht den Edeln, nicht den Arbeitern. 17. Ich sagte zu ihnen, seht unsere schlimme Lage. Jerusalem ist kaputt. Die Tore sind verbrannt. Lasst uns die Mauern wieder aufbauen. Dann lacht niemand mehr über uns. 18. Ich erzählte ihnen, wie Gott mir half. Ich erzählte ihnen auch, was der König sagte. Sie sagten, wir wollen bauen. Sie waren bereit für die Arbeit. 19. Sanballat, Tobia und Gesem hörten davon. Sie lachten über uns. Sie fragten, was macht ihr da? Wollt ihr gegen den König sein? 20. Ich antwortete ihnen, Gott im Himmel wird uns helfen. Wir sind seine Diener und werden bauen. Ihr habt kein Recht in Jerusalem.